السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen dafür, dass ihr hergekommen seid, um einen Unterricht beizuwohnen, der inshallah ta'ala euren Iman stärken wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. Eine Sache, von der ein Muslim niemals genug haben kann, und eine Sache, zu der er sich nicht oft genug ermahnen lassen kann. Denn diesen Aufruf brauchen wir stets vor jeder Tat, die wir begehen. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen auf ihn ausrichten, sodass wir jede Tat machen, um sein Wohlgefallen zu erlangen. Denn jede Tat, die um sein Wohlgefallen willen gemacht wird, ist eine bleibende Tat. Und jede Tat, die nicht gemacht wird für Allah Azza wa Jal, wird vergehen. Liebe Geschwister, wir setzen inshallah ta'ala das fort, was wir jetzt ein paar Wochen lang pausiert haben. Und zwar geht es weiter über die Erläuterung über die drei fundamentalen Grundsätze der unserer Religion. Und wir waren stehen geblieben, ich meine, die Geschwister wissen ja, was die Unterrichte vorher waren und wissen auch, wo es heute weitergeht. Denn der Text, den gibt es da im Internet, steht zur Verfügung und wurde auch mehrmals angekündigt, dass dieser Text behandelt wird. Insofern, wir lesen kurz noch einmal das vor, was wir in den letzten paar Unterrichten besprochen hatten. Und danach machen wir an der entsprechenden Stelle weiter. Der Autor dieses Textes, Al-Usul Al-Thalatha, rahimahullah ta'ala, sagte: Wisse, möge Allah mit dir barmherzig sein, dass jedem Muslim und jeder Muslima zur Pflicht auferlegt wurde, diese drei Angelegenheiten zu erlernen und danach zu handeln. Wir haben zwei besprochen und die dritte, da sind wir jetzt gerade. Ich lese noch einmal die ersten beiden vor. Er sagte das erste: Allah ist es, der uns erschaffen hat, und er ist es, der uns versorgt, und er hat uns nicht außer Acht gelassen. Keineswegs, vielmehr sandte er einen Gesandten zu uns. Wer ihm gehorcht, geht ins Paradies, und wer ihm nicht gehorcht, geht ins Feuer. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Natürlich, wir lesen direkt die deutsche Übersetzung davon vor. Wir haben zu euch ja einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt, so wie wir zu Pharaon, dem Pharao, einen Gesandten sandten. Der Pharao widersetzte sich dem Gesandten, das heißt Musa a.s. Da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Surat Al-Muzzammil, Vers 15 bis 16. Das war das Erste. Das Zweite, das ein Muslim und jede Muslima wissen müssen und danach handeln müssen, ist: Allah hat kein Wohlgefallen daran, dass man ihm etwas in seiner Anbetung beigesellt. Kein nahestehender Engel, noch ein entsandter Prophet. Oder keinen nahestehenden Engel, noch einen entsandten Prophet. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, und die Gebetsstätten gehören doch Allah, so ruft neben Allah niemanden an. Surat Al-Jinn, Vers 18. Und darüber haben wir gesprochen, was es bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein zu dienen. Und in diesem Zusammenhang, als auch mit dem darauffolgenden, haben wir über den Begriff der Ibadah gesprochen, im Verhältnis zum Begriff der Ta'a. Vielleicht kann sich der eine oder andere, inshallah ta'ala, noch daran erinnern. Drittens, derjenige, der dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, gehorcht und Allah einzig dient, diesem steht es nicht zu, jene zu lieben und zu unterstützen, mit denen Allah und sein Gesandter verfeindet sind, sei es auch ein nahestehender Verwandter. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen: Du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung zeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären, oder ihre Söhne, oder ihre Brüder, oder ihre Sittenmitglieder. Jene, In ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihn. Jene sind Allahs Gruppierung. Sicherlich Allahs Gruppierung, dies sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Surat al-Mujadila, Vers 22, die letzte Ayah. Ich wiederhole noch einmal, das ist der Teil, den wir heute inshallah ta'ala behandeln möchten. Der dritte Teil ist, dass derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala, der dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht und Allah einzig dient, das was vorher gesagt worden ist in den ersten zwei Punkten, dieser Person steht es nicht zu, jene zu lieben und zu unterstützen, mit denen Allah und sein Gesandter verfeindet sind. Sei es auch ein nahestehender Verwandter. Selbst wenn es ein nahestehender Verwandter wäre. Und der Beweis ist die Aussage Allahs in Surat al-Mujadila, die letzte Ayah davon. Du wirst keine Leute finden, die an Allah und den letzten Tag glauben und denjenigen Zuneigung zeigen, die Allah und seinen Gesandten zuwiderhandeln. Auch wenn diese ihre Väter wären, oder ihre Söhne, oder ihre Brüder, oder ihre Sippenmitglieder. Jene, das heißt diejenigen, die das umsetzen, in ihre Herzen hat er den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen ewig darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Jene sind Allahs Gruppierung, sicherlich Allahs Gruppierung, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Das ist das Thema, was wir heute inshallah ta'ala behandeln möchten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns beistehen und dafür sorgen, dass wir die Wahrheit aussprechen, dass wir die Wahrheit annehmen und gemäß der Wahrheit leben. Die Überschrift dieses Themas geht grundsätzlich darum, dass man, wem man gegenüber loyal ist und wem gegenüber man Zuneigung und Liebe zeigt und wem gegenüber man sich lossagt. Der Autor sagt, auf Arabisch das Thema lautet Al-Wala und Al-Bara. Al-Wala ist die Loyalität und Al-Bara ist die Lossagung von allem, von dem sich ein Muslim loszusagen hat, im religiösen Kontext natürlich. Dieser dritte Punkt, da müssen wir einen Begriff ein bisschen näher definieren. Und zwar geht es um das Verb Waliya. Und dieses Verb Waliya, um das ich jetzt näher darauf eingehe, daraus leitet sich im Arabischen das Wort Wali ab. Und es leitet sich auch das Wort Wilaya ab. Und es leitet sich auch das Wort Maula ab. Und es leiten sich verschiedene, viele Worte aus diesem einzelnen Wort ab. Auch das Wort Wala, was wir gerade eben erwähnt haben, die Loyalität. Und die Frage ist, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns gegenüber, hundertprozentige, also Allah verlangt uns von uns Allah gegenüber, hundertprozentige Loyalität. Was bedeutet das? Und er verlangt von uns, dass wir uns von allem lossagen, die Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam feindselig gegenübergesinnt sind. Das heißt, dass man sich von den Feinden Allahs lossagt und dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Allah gegenüber und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam aufrichtig ist und loyal ist. Um diesen Begriff des Wala zu verstehen, ist es immer sinnvoll, dass man schaut, welche Bedeutung hat dieses Wort sprachlich gesehen. Und danach schauen wir, welche religiöse Bedeutung hat dieses Wort, wenn sie von uns als Muslim verlangt worden ist. Schauen wir sprachlich einmal an. Wir haben gesagt, diese ganzen Begriffe, vielleicht habt ihr sogar auch den Begriff, Mualah mal gehört und andere. All diese kommen von dieser Wortwurzel, die meisten Worte im Arabischen stammen aus drei Buchstaben. Und das sind in diesem Fall Waliya, Wau, Lam und Ya. Wenn wir im Wörterbuch schauen, da finden wir verschiedene Bedeutungen dieses Verbes. Noch einmal, wir schauen jetzt die sprachliche Bedeutung dieses Wortes an. Wir finden, Waliya bedeutet jemandem nahe sein. Waliya bedeutet auch jemandem ein Freund sein. Waliya kann bedeuten verwalten, kann bedeuten regieren, bedeutet herrschen, bedeutet folgen, bedeutet auch etwas in die Hand nehmen. Etwas in die Hand nehmen, das heißt etwas übernehmen, etwas organisieren. Das sind verschiedene Worte von Waliya. Jetzt gucken wir, wer ist dann der Wali? Der Wali ist ein Begriff für eine bestimmte Person. Wali ist unter anderem der Nahestehende. Denn wir haben gesagt, Waliya bedeutet jemandem nahe sein, also ist der Wali der Nahestehende. Deswegen sehen wir öfter, wenn wir sprechen von den Awliya Allahs, das heißt die Wali Allahs, Awliya ist der Plural von Wali, dann meinen wir die Nahestehenden Allahs. Jetzt wissen wir warum, weil Waliya bedeutet jemandem nahe sein. Der Wali sprachlich bedeutet auch der Helfer. Und Helfer oder Beistand, das ist beides ähnliche Bedeutung. Auch der Schutzherr oder in Bezug auf die Heirat oder in Bezug auf Kleinkinder oder andere ist Wali auch der Vormund. Der Vormund. Das heißt, also, du hast ein kleines Kind, dieses Kind ist noch nicht erwachsen und es hat einen Vormund. Deswegen, es gibt Entscheidungen, die das Kind nicht alleine treffen darf. Über sein eigenes Vermögen und so weiter und so fort. Und das entscheidet eben seine Eltern für ihn. Sein Vater für ihn im Normalfall. Dann ist der Vater sein Vormund. Und wenn Wali auch, wenn das Verb Waliya bedeutet, zu herrschen, zu verwalten, zu regieren, dann ist der Wali auch der Machthaber. Oder Machtinhaber. Deswegen auf Arabisch sagt man Awliya ul-Umur. Awliya, wie gesagt, ist der Plural von Wali. Awliya ul-Umur sind die Machtinhaber. Für die Geschwister, die natürlich das zu weit geht, ist kein Problem. Du musst nicht alles dir merken. Im Endeffekt musst du wissen, was du zu glauben hast. Aber wie gesagt, diese verschiedenen Bedeutungen, sie helfen uns dabei, dieses Wort auf die beste Art und Weise zu verstehen. Deswegen verzeiht diesen linguistischen Ausflug. Wir haben diesen Begriff Wali. Okay, dann wir kennen aus dem Fiqh einen Begriff, heißt Al-Mualah. Vielleicht habt ihr das mal gehört, Al-Mualah wird besonders erwähnt in Bezug auf den Wudu. Zum Beispiel, wenn man jemand die Gebetswaschen im Wudu durchführt, dann die erste Säule, was ist die erste Säule, die er macht beim Wudu? Das Gesicht. Das Gesicht ist das erste, was er, erste Bestandteil des Wudu, das er machen muss. Wir fangen alle natürlich an mit dem Waschen der Hände. Aber das Gesicht ist der erste Rücken, das Wudu. Tayyib. Das zweite ist was? Die Hände bzw. die Arme. Also die Finger, von Fingerspitzen bis zum Ellbogen. Tayyib. Jetzt stell dir mal vor, einer wäscht sich die Hände morgens, wäscht sich das Gesicht morgens, wenn er aufsteht. Und dann sagt er, okay, ich mache den Rest dann bei der Arbeit. Gibt es keinen Zusammenhang mehr, richtig? Gibt keinen Zusammenhang mehr. Und das ist das, was die Gelehrten als Mualah bezeichnen. Mualah bedeutet eben, dass man das eine nach dem anderen verrichtet und zwischendurch keinen übertrieben großen zeitlichen Abstand lässt. Okay? Das heißt, man macht das eine nach dem anderen. Deswegen Al-Mualah bedeutet auch, wir haben ja gesagt, Waliya bedeutet jemandem nahe sein, also stell dir vor, die eine Handlung wird nach der anderen gemacht. Deswegen wird Mualah übersetzt zum Beispiel mit Unablässigkeit, andauernde Ausübung und so weiter und so fort. Das kommt auch wieder von dem gleichen Begriff Waliya, von dem gleichen Wort Wurzeln. Tayyib, dann gehen wir zum Wala. Wala ist ein Begriff, bezieht sich, stammt auch von der Wortwurzel Waliya und wird übersetzt mit, und das ist das Thema, worum es überhaupt eigentlich jetzt gerade geht, wird eben übersetzt mit Freundschaft. Weil wenn man einer Person nahe steht, dann besteht zwischen mir und dieser Person Wala. Tayyib. Wala bedeutet auch das Verhältnis einer Person, die einen Sklaven befreit hat, mit seinem Sklaven. Er hat ein besonderes Verhältnis mit seinem ehemaligen Sklaven. Er hat ein besonderes Verhältnis auf Dauer. Das nennt man auch Wala. Und daraus ergeben sich auch rechtliche Bestimmungen. Wala bedeutet auch Hilfe, Unterstützung, Treue und Loyalität. Und das Loyalität, das, was ich am Anfang gesagt habe. Das sind die sprachlichen Bedeutungen davon. Und religiös gesehen verstehen wir natürlich diese Begriffe in Bezug auf das, was Allah Azza wa Jal von uns letztendlich gefordert hat. Zum Beispiel Treue, Loyalität Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegenüber, beziehungsweise den gläubigen Menschen, dass man sie unterstützt, dass man ihnen Hilfe gewährleistet, dass man mit ihnen Freundschaft pflegt und die Lossagung, genau das andere, genau umgekehrt, gegenüber den ungläubigen Menschen. Und darauf gehen wir inshallah ta'ala jetzt im Folgenden weiter ein, inshallah ta'ala. Noch einmal den Satz, derjenige, der Ersatz des Autors des ursprünglichen Textes al-Usul al-Thalatha, die drei fundamentalen Grundsätze der Religion, derjenige, der dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht und Allah einzig dient, kein Schirk begeht, sondern Tawhid umsetzt, diesem steht es nicht zu, jene zu lieben und zu unterstützen, mit denen Allah und sein Gesandter verfeindet sind, sei es auch ein nahestehender Verwandter. Warum hat er, der Autor, den nahestehenden Verwandten erwähnt? Natürlich, weil Allah das im Koran Karim auch erwähnt hat und weil der nahestehende Verwandte, selbst wenn er ein ungläubiger Mensch ist, Entschuldigung, wenn er, selbst wenn er ungläubiger Mensch einem nahestehender Verwandte ist, wie der eigene Vater, die eigene Mutter, hat diese Person nicht den gleichen Status bei einem Muslim wie der eigene gläubige Bruder. Hinsichtlich dieser Thematik, Al-Wala und Al-Bara. Was das praktisch bedeutet, werden wir gleich im Einzelnen, inshallah ta'ala, sehen. Teilweise natürlich, weil das Thema ist groß. Aber was das praktisch bedeutet, werden wir, inshallah ta'ala, im Einzelnen sehen. Erst einmal der Beweis, damit wir wissen, dass diese Sache einen Ursprung hat im Koran Karim an zahlreichen Stellen. Und wir werden mehrere Ayat diesbezüglich lesen. Die erste Ayah ist die, wie gesagt, aus Surat Al-Mujadilah. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر und so weiter und so fort. Du wirst keine Leute finden. Also das, was jetzt Allah sagt, das gibt's nicht. Das musst du dir bewusst, musst vorsichtig sein. Das, was du jetzt hörst, Allah sagt, so etwas gibt es nicht. Jemand, der auf der einen Seite an Allah und den letzten Tag glaubt, al-Iman billah wal-Yawm al-Akhir, und gleichzeitig zeigt er Zuneigung gegenüber Leuten, die Allah und seinem Gesandten zuwider haben. Diese zwei Sachen, Allah sagt in dieser Ayah, sind ein Widerspruch. Und das eine schließt das andere aus. Es kann nicht sein, dass im Herzen eines gläubigen Menschen er jemanden, der sich Allah und seinem Gesandten widersetzt, liebt und gleichzeitig behauptet, er liebt Allah und seinen Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah macht es klar und deutlich. Und er sagt, selbst wenn diese Person, der gegenüber du Zuneigung empfindest, Liebe empfindest, dein eigener Vater wäre, oder dein Sohn, oder dein Bruder, oder dein Sippenmitglied, das heißt jemand aus der Verwandtschaft. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, diese Menschen, die nur diejenigen lieben, die Allah und seinen Gesandten lieben und ihnen gehorchen und diejenigen Menschen verabscheuen, die Allah und seinen Gesandten sich widersetzen. Das sind diejenigen Menschen, Allah sagt in dieser Ayah, der in deren Herzen Allah Iman geschrieben hat. Das ist also ein Maßstab. Du kannst dein Herz, du kennst dein Herz am besten und du weißt, für wen dein Herz schlägt. Allah sagt, diejenigen sind es, in deren Herzen Allah den Iman, den Glauben geschrieben hat und die er mit Geist von sich gestärkt hat. Er wird sie in Gärten eingehen lassen, Jannah, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben, Khalidina fiha. Radiallahu anhum, Allah hat wohlgefallen, Allah ist mit ihnen zufrieden. Wa radu anhu, und sie sind mit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden. Ulaika hizbullah, jene sind Allahs Gruppierung. Ala inna hizballahi humul muflihun, wahrlich oder sicherlich Allahs Gruppierung, das sind diejenigen, denen es wohl ergehen wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen gehören lassen, denen es wohl ergehen wird. Denn hier, das ist kein Spaß. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das gibt es nicht, dass jemand auf der einen Seite Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesandten liebt und am nächsten Tag glaubt und gleichzeitig diejenigen liebt, die Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellen, die Allah subhanahu wa ta'ala leugnen, die Allahs Religion bekämpfen. Das eine schließt das andere aus. Deswegen verstehen wir darunter, dass das nicht miteinander vereinbar ist und das Gegenteil von Al-Iman ist der Kufr. Und das Gegenteil vom Glauben ist der Unglaube. Und deswegen sich von dieser Art loszusprechen, von dieser Art Person, diese Eigenschaften loszusprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah erwähnt hat, dazu gehören folgende Punkte, denn ihr wisst ja, mit Beispielen werden die Sachen immer klarer und deutlicher. Nehmen wir als Beispiel. Was bedeutet jetzt diese Loyalität Allahs gegenüber, diese Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber zu verletzen? Aber ich meine mit Verletzen jetzt eine Art Verletzung, die einen Muslim aus dem Islam auswirft. Denn die Sünden Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, sie sind verschiedenartig. Es gibt Sünden, die natürlich sind alle Sünden schlimm, aber sie sind unterschiedlich groß. Und das ist, und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von kleinen Sünden und von großen Sünden gesprochen hat. Auch Allah im Koran subhanahu wa ta'ala hat im Koran von großen und kleinen Sünden gesprochen. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass auch die großen Sünden, davon gibt es sehr große und große. Nochmal unterteilt. Und wir wissen, von den ganz Großen gibt es solche, die einen aus dem Islam rauswerfen und solche, die einen nicht aus dem Islam rauswerfen. Tayyib. Nehmen wir ein Beispiel, wie gesagt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch beistehen. Die erste Sache ist, sie wegen ihrer Religion zu lieben. Sie wegen ihrer Religion zu lieben. Und der Beweis dafür ist natürlich die ursprüngliche Bedeutung der Ayat über die ganze Angelegenheit, Al-Wala und Al-Bara oder Al-Mualah oder wie du es auch nennen möchtest. Denn Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut den Schirk. Er verabscheut den Kufr. Er verabscheut, wenn seine Rechte subhanahu wa ta'ala verletzt werden. Und wenn jemand sagt, ich liebe den Schirk und ich liebe die Trinität und ich liebe den Atheismus oder ähnliches, dann ist es, denke ich, nicht schwer zu verstehen, dass das im vollkommenen Widerspruch zu La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah steht. Insofern eine Person, die so etwas behaupten würde, sie hätte keinen Iman, weil Allah Azza wa Jal ihr diesen Iman abgesprochen hat. Er sagte, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa Rasulah. Du wirst keine Menschen finden, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und diejenigen Menschen gleichzeitig lieben, die sich Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersetzen. Das ist, wie gesagt, die ursprüngliche Bedeutung der Ayat. Warum die ursprüngliche Bedeutung der Ayat? Weil in den Ayat geht es ja gerade um die Gläubigen auf der einen Seite, wie wir sehen werden, gerade im Fall von Ibrahim alaihi salatu wasalam, und im Fall von Ibrahim auf der einen Seite und dem Vater von Ibrahim alaihi salatu wasalam auf der anderen Seite und sein Volk. Das eine waren die Gläubigen und das andere waren die Götzendiener. Und Ibrahim a.s. hat sich von seinem Vater und von seinem Volk und von den Götzendienern vollkommen losgesagt und zwischen sich und ihnen Feindschaft erklärt, religiöse Feindschaft erklärt, Feindschaft besonders im Herzen erklärt, bis sie an Allah als den einen und einzigen Gott glauben. Und das ist eine praktische Umsetzung dieser Ayah. Und deswegen gehört Ibrahim a.s. eindeutig zu den gläubigen Menschen, natürlich auch ohne diese Geschichte, aber denke, das ist ein klares Beispiel. Erstens, also wie gesagt, sie, das heißt die Kafir, und ich benutze meistens den Begriff, den Singular, auch wenn ich etwas schreibe, versuche ich mich zumindest daran zu halten, den Singular zu verwenden im Arabischen, auch wenn man damit den Plural meint. Ansonsten, das ist der Einfachheit willen. Im Deutschen, man versteht ja es darunter, wenn ich sage die Kafir, dann meine ich damit natürlich die Ungläubigen oder die nicht-muslimischen Menschen. Und das heißt, sie wegen ihrer Religion zu lieben. Das ist eine fatale Angelegenheit. Pass auf, ich habe nicht gesagt, sie zu lieben aufgrund ihrer Ehrlichkeit. Ich habe nicht gesagt, sie zu lieben aufgrund ihrer Genauigkeit. Ich habe nicht gesagt, sie zu lieben aufgrund ihres Aussehens oder was auch immer. Ja? Sondern ich habe gesagt, sie zu lieben aufgrund ihres Kufr. Dass das natürlich im Widerspruch zur eigenen Religion steht, versteht sich von selbst. Denn was bedeutet es, Allah und seinen Gesandten zu lieben, wenn du nicht das verabscheust, was sie auch verabscheuen? Zweitens, mit ihrem Kufr einverstanden zu sein. Das heißt, mit ihrem Kufr zufrieden zu sein. Das heißt zum Beispiel zu sagen, es ist kein Problem, was sie machen. Das ist in Ordnung. Ich habe nichts dagegen. Meinetwegen sollen sie es ruhig machen. Im Sinne von, dass man mit dieser Sache einverstanden ist, als wäre es eine Tat, die in Ordnung ist, als wäre es eine Tat, die nicht sündhaft ist. Das ist hiermit gemeint. Und der Beweis dafür ist natürlich, dass die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala bedeutet, das zu lieben, was er liebt. Und das ist also nicht miteinander vereinbar. Du musst lieben, was Allah liebt. Und du musst verabscheuen, was Allah verabscheut. Wenn Allah sagt, er verabscheut dies und das, dann du musst in deinem Herzen diese Sache ebenfalls verabscheuen. Und wenn Allah sagt, er liebt das und das, dann du musst diese Sache ebenfalls lieben, weil Allah Azza wa Jal sie liebt. Ich gebe euch ein Beispiel aus dem Koran dafür, wie gefährlich es ist, das zu lieben, was Allah verabscheut. Die Kinder Israels zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie wurden in verschiedenen Ayat im Koran Karim angesprochen. Unter anderem in Surat Al-Baqarah. Und sie werden angesprochen, aber nicht direkt. Manchmal direkt, manchmal indirekt. Mit indirekt meine ich, dass eigentlich andere Menschen angesprochen werden und doch sind sie auch ebenfalls damit gemeint. Beispiel, lesen wir im Koran in der Sura Al-Baqarah in der 63. Ayah sinngemäß, und als wir mit euch, also ihr müsst euch vorstellen, die Ayah wird herabgesandt in Medina und wer ist anwesend? Die Juden von Medina. Allah sagt, als wir mit euch, Kinder Israels, ein Abkommen trafen und den Berg über euch emporhoben. Dieses Ereignis des Emporhebens des Berges ist ein Ereignis, das hat lange Zeit vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam stattgefunden. Lange Zeit vor. Wieso sind also die Kinder Israels hier angesprochen worden? In der nächsten Ayah. Und gedenkt, das ist eine andere Ayat, ja? Und gedenkt, als ihr jemanden getötet hattet und euch darüber strittet, auch dieses Ereignis ist in Surat al-Baqarah in Zusammenhang mit der Geschichte der Kuh erwähnt worden. Da hat ein Mord stattgefunden und es ging darum natürlich, wer hat diesen Mord begangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht jetzt die Kinder Israels zur Zeit des Propheten Muhammad s.a.w. an, obwohl dieses Ereignis vielleicht tausende von Jahren vorher stattgefunden hat. Frage ist, warum? Allah sagt, dennoch seid, Entschuldigung, und auch als er sagte, als ihr jemanden getötet hattet. Naja, was heißt ihr? Ich meine, wer tötet? Wenn jemand tötet, ist vielleicht eine Person. In der Regel ist eine einzige Person. Meinetwegen zwei, meinetwegen drei. Aber den entscheidenden Schlag gibt meistens eine. Aber wieso ist die gesamte Gemeinschaft angesprochen? In einer anderen Ayah. Dennoch seid gerade ihr es, die ihr euch gegenseitig selbst tötet und eine Gruppe von euch aus seinen Wohnstätten vertreibt. Das nicht die Kinder Israels, damit gemeint zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Indem ihr einander in Sünde und feindseligem Vorgehen gegen sie beisteht. Surat al-Baqarah, Vers 200, Vers 85. Die Antwort lautet, liebe Geschwister, genau dieses Thema ist die Antwort darauf. Wer jemanden liebt, den Allah verabscheut, so wird er auferstehen mit der Person, die er liebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Sache ganz klar in einem Hadith gesagt. Es sind drei Worte. Al-Mar'u, der Mensch, Ma'a, vier Worte, Entschuldigung, Ma'a ist mit, im Arabischen das Wort sein wird nicht erwähnt, man, demjenigen, ahabba, den er liebt. Al-Mar'u, Ma'a, man, ahab. Der Mensch wird zusammen sein mit dem, den er liebt. Im Deutschen sind es zwei Worte mehr, im Arabischen sind es vier Worte. Deswegen, derjenige, der Allah und seinen Gesandten liebt und die rechtschaffenden Menschen liebt, er wird mit ihnen zusammen sein. Und derjenige, der die ungläubigen Menschen liebt und diejenigen, die sich Allah und seinem Gesandten besetzt haben, er wird mit ihnen zusammen sein. Er wird mit ihnen auferstehen zusammen. Und das gleiche gilt für die Kinder Israels. Sie haben diese Taten, die ihre Vorfahren begangen haben, als gut empfunden und als richtig bezeichnet und fühlen sich ihnen zugehörig, ebenfalls, das bedeutet, sie werden mit ihnen zusammen auferstehen. Und deswegen sind sie angesprochen worden, obwohl sie die Sünden selbst gar nicht begangen haben. Und deswegen ist es eine Katastrophe, wenn ein Mensch sagt, wenn ich so viel Geld hätte wie die Person so und so, ich würde die gleiche Sünde begehen, wie er sie begeht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sie beide werden die gleichen Sünden niedergeschrieben bekommen. Und umgekehrt genauso, wenn eine Person sagt, wenn ich Geld hätte, dann würde ich so viel spenden, so viel Gutes machen, wie die Person so und so. Der Prophet sagt, er bekommt die gleiche Belohnung niedergeschrieben, wie diese andere Person, die diese gute Taten gemacht hat. Deswegen die Taten des Herzens, sie sind die gefährlichsten. Und sie sind die entscheidenden Taten überhaupt. Ein dritter Punkt, der dem Iman vollkommen widerspricht. Nicht nur in seiner Vollkommenheit, sondern auch in seinem Wesen, also widerspricht, ist es, die Kafir nicht als Kafir zu betrachten. Einen Kafir nicht als Kafir zu betrachten, egal ob es Juden, Christen, Atheisten oder Polytheisten sind. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, ich mache ein einfaches Beispiel, damit die Sache klar ist. Stell dir mal vor, jemand sagt, ich bin der Meinung, dass das Christentum eine bei Allah Azza wa Jal gültige Religion ist. Und dass der Christ am Tag der Auferstehung genauso ins Paradies kommen kann wie ein Muslim. Diese Sache widerspricht vollkommen dem Iman und diese Person, die so etwas sagt, hat keinen Iman. Sie hat Kufr. Und Allah hat seinen Iman abgesprochen. Und er wird am Tag der Auferstehung mit dem Pharao auferstehen. Warum? Weil das, was sie glaubt und sie behauptet, in vollkommenem Widerspruch steht mit dem, was Allah gesagt hat, subhanahu wa ta'ala, und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunnah. Allah sagt im Koran Karim klipp und klar, dass jeder, der eine andere Religion begehrt als den Islam, so wird sie von ihm am Tag der Auferstehung niemals angenommen werden und er wird zu den Verlierern gehören. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wenn also jemand kommt und das Gegenteil sagt, dann ist er ein ungläubiger Mensch. Auch wenn er betet, auch wenn er fastet, das widerspricht dem Iman. Nicht nur in seiner Vollkommenheit, sondern in seinem Ursprung. طيب. Damit ist aber nicht gemeint, wie leider manche Leute falsch verstehen, damit ist nicht gemeint, dass, stell dir mal vor, ein Muslim begeht eine abscheuliche Tat. Ein Muslim begeht eine abscheuliche Tat. Diese abscheuliche Tat ist eine Tat, eine Kuffertat. Ist eine Kuffertat. Wie zum Beispiel, als manche Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu ihm gesagt haben, O Gesandter Allahs, wir bitten dich darum, einen Baum zu haben, wie die ungläubigen Götzendiener, sodass wir auch unsere Schwerter aufhängen können, um dort Segen zu erlangen, so wie sie es machen. Denn sie waren eines Tages auf der Reise und die Götzendiener haben einen Baum gehabt. Man nennt ihn Dhatu Anwat, das heißt ein Baum, dem man etwas aufhängt. Und sie haben ihre Schwerter darauf aufgehängt, um dort Segen zu erlangen. Und für uns, in unserer Religion, ist das eine Form von Schirk. Denn der Segen kommt einzig von allein von Allah Azza wa Jalla. Und als die Sahaba das verlangt haben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gewundert und gesagt, Subhanallah, ihr habt genau das gleiche gesagt, was auch die Kinder Israels zu Moses damals gesagt hatten. Sie sagten, اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Sie sagten zu ihrem Propheten Musa alaihi salatu wasalam, mache uns einen Gott, so wie sie auch Götter haben. Mache uns einen Gott, so wie sie auch Götter haben. Deswegen diese Aussage, diese Forderung der Sahaba radiallahu anhum, natürlich haben sie es gemacht, weil sie erst vor kurzem den Islam angenommen hatten und die eigentliche Sache war, weil die waren unwissend. Jetzt stell dir mal vor, ein Muslim sagt solch eine Aussage. Und du bist davon überzeugt, dass er aufgrund seiner Unwissenheit entschuldigt ist, genauso wie die Sahaba in dieser Situation für ihre Unwissenheit entschuldigt war. Stell dir mal vor, eine andere Person sagt, nein, ich bin der Meinung, diese Person ist nicht entschuldigt. Ich rede nicht von der Sahaba, ich rede jetzt von einer Person der heutigen Zeit oder unter uns. Und jemand sagt, ich bin der Meinung, er ist nicht entschuldigt. Und für mich ist er durch diese Forderung aus dem Islam ausgetreten. Stell dir mal vor, du hast diese Meinung und du hast diese Meinung. Diesen Fall meinen wir überhaupt nicht hier mit dem dritten Punkt, den wir angesprochen haben. Okay? Das heißt noch, was war der dritte Punkt? Den Ungläubigen als Ungläubigen zu betrachten. Das heißt, man darf niemals sagen, ein Jude oder Christ oder Atheist oder Polytheist oder weiß nicht, wie sie alle heißen, dass sie ins Paradies kommen können, dass sie gläubige Menschen sind, dass sie auch eine Chance haben, am Tag der Auferstehung zu bestehen. Das ist ein Fall. Der andere Fall, den ich gerade eben versucht habe, länger zu beschreiben, ist ein komplett anderer Fall. Darum geht es überhaupt nicht. Weil es gibt manche Leute, die benutzen einen Satz, der lautet, wer einen ungläubigen Menschen nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, ist selbst ungläubig. Dieser Satz, so kommt darauf an, was damit gemeint ist. Wenn du damit meinst, wer einen Juden nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, ist selbst ungläubig, dann stimmt das. Weil der Jude ist kein Muslim. Aber wenn du damit sagen willst, wer einen ungläubigen Menschen, den ich als ungläubigen bezeichne, und über die es Diskussionen gibt und über die man unterschiedlicher Meinung sein kann, weil er ursprünglich ein Muslim ist und eine Tat begangen hat, wodurch er aus dem Islam austreten kann, wer solch einen Menschen nicht als ungläubigen Menschen bezeichnet, selbst ungläubig, dann sage ich, du hast überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich hoffe, diese Sache ist klar geworden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala aus uns und euch leicht machen. Und viertens, ein viertes Beispiel, zu sagen, dass eine andere Religion als die Religion des Islam eine wahre Religion ist. Das ist natürlich ähnlich und vergleichbar mit dem dritten Punkt. Dass man einen Juden oder Christen und so weiter nicht als Kafir bezeichnet. Ich sage manchmal ungläubig, aber ich benutze das als Synonym mit Kafir. Natürlich den arabischen Begriff zu verwenden, ist natürlich immer besser, logischerweise. Ja. Aber das ist ein Punkt, dass man sagt, Wallahi, ich weiß nicht, weil Allah sagt im Koran, das Volk der Schrift. Er sagt zu den Juden und Christen, oh ihr Volk, das Volk der Schrift, ja Ahl al-Kitab. Deswegen, ich kann nicht sie als ungläubige Menschen bezeichnen. Da muss man der Person erklären, langsam, diese Eier, die stimmt, was du sagst, aber an anderen Teilen des Koran, Allah bezeichnet sie als ungläubige Menschen. Wieso glaubst du an einen Teil des Buches und unterlässt den anderen Teil des Buches? Nur weil sie ein Volk der Schrift sind, ursprünglich gesehen, schließt nicht aus, dass sie gleichzeitig auch Kafir sind. Das ist eine, schließt das andere nicht aus. Und deswegen ist ein Thema, wo man aufpassen muss und wo man seine Religion immer lernen muss, von jemandem, der sich damit auskennt und nicht einfach nur hier und da etwas aufschnappen und dann vielleicht begegnet man Allah subhanahu wa ta'ala mit einem Irrglauben, Gott bewahre uns davor. Das waren jetzt vier deutliche Beispiele, die dem Wesen des Iman widersprechen, die dem Wesen versus des Glaubens eines Muslims widersprechen und mit dem er nicht vereinbar ist. Aber nicht jede Form der Verletzung der Loyalität Allahs, der Wala Allahs gegenüber, bedeutet gleich, dass man aus dem Islam ausgetreten ist. Und ich gebe euch ein Beispiel dafür. Und zwar hat ein Sahabi namens Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu einmal seine Loyalität gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam eindeutig verletzt. Und so stark verletzt, dass manche Sahabe radiallahu anhum ihn sogar hinrichten lassen wollten. Und ich lese euch die Überlieferung so vor, wie sie steht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt nein. Okay? Und was ist die Geschichte? Ganz einfach. Er hat ein Geheimnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam preisgegeben. Er hat, kann man sagen, Hochverrat begangen. Hat Hochverrat begangen. Und zwar, Ali radiallahu ta'ala anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sandte mich, Al-Zubayr und Al-Miqdad radiallahu anhum hinaus und sagte, zieht los, bis ihr zum Garten Khach kommt, denn dort befindet sich eine Frau, die eine Schrift mit sich hat. Nehmt sie ihr weg. Daraufhin zogen wir los. Unsere Pferde eilten, bis sie zum Garten kamen. Dort fanden wir dann die Frau vor. Wir sagten, gib die Schrift her. Sie sagte, ich habe keine Schrift bei mir. Wir sagten, entweder rückst du die Schrift raus, oder du wirst deine Kleider ablegen. Das heißt, wir werden dich untersuchen, die Kleider vom Leib reißen, bis wir die Schrift finden, weil der Prophet hat uns gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass du eine Schrift hast. Und diese Information hat er vom Engel. Und diese Engel hat es von Allah azza wa jal. Und diese Information kann nicht falsch sein. Von demjenigen, der alles weiß, subhanahu wa ta'ala. Sie sagte, Entschuldigung, daraufhin holte sie aus ihren geflochteten Haaren die Schrift heraus. Dann gingen wir zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es stellte sich heraus, dass sie, das heißt die Schrift, von Hatib ibn Abi Balta'a radiallahu anhu war an einige Götzendiener, das heißt in Mekka. Das heißt, Hatib hat einen Brief geschrieben und dieser Frau gegeben und sie sollte diesen Brief den Bewohnern von Mekka übermitteln. Sie teilte ihnen über einen Teil des Vorhabens des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit. Verstanden? Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte vor, Mekka anzugreifen. Und Hatib teilte den Mekkanern jetzt mit, Vorsicht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam will euch angreifen. Und Hatib ist ein Muslim. Hatib ist ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber er verrät den Plan des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Eine gewaltige Sache, eine ungeheuerliche Sache. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hatib, was soll das? Er sagte, O Gesandter Allahs, sei mir gegenüber nicht voreilig. Ich war ein Verbündeter der Qurayshiten, aber nicht einer von ihnen. Die Qurayshiten haben dort Verwandte, die ihre Familien in Mekka beschützen. Er meint die Qurayshiten, die ausgewandert sind nach Medina. Sie haben noch ein paar Verwandte in Mekka, die sich gegenseitig beschützen und die unsere Vermögen dort beschützen können. Aber ich habe das nicht, will er sagen. Weil ich war nicht einer von ihnen. Ich war nur mit ihnen Verbündeter. Ein Verbündeter bedeutet, dass man mit ihnen, dass zwei Stämme miteinander einen Vertrag ausgemacht haben, dass sobald der eine Hilfe braucht, der andere steht ihm sofort bei. Okay? Und er sagt, das Problem ist, ich habe keine Verwandten von mir in Mekka, sodass sie meine Familie beschützen könnte. Deswegen habe ich jetzt versucht, mein Bündnis mit ihnen aufrecht zu erhalten. Er sagt, ich war ein Verbündeter der Qurayshiten, aber nicht einer von ihnen. Die Qurayshiten haben dort Verwandte, die ihre Familien in Mekka beschützen. Da mir dies entgangen ist, wollte ich ihnen unser Bündnis vorhalten, wodurch sie meine Verwandten beschützen sollen. Bei Allah, O Gesandter Allahs, ich bin weder ungläubig noch abtrünnig. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er spricht die Wahrheit. Daraufhin sagte Umar, lass mich den Kopf dieses Heuchlers abschlagen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Schlacht von Badr, liebe Geschwister, ist die gewaltigste Schlacht im Islam. Und jemand, der dort teilgenommen hat, die gelten als die besten und edelsten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man sagt allen voran natürlich die vier rechtgeleiteten Kalifen. Dann die restlichen sechs, denen das Paradies versprochen worden ist. Okay? Und dann die Muhajirun, die Ausgewanderten. Dann die Ansar. Und dann die Leute, oder besonders von den Muhajirin und den Ansar, natürlich diejenigen, die an der Schlacht von Badr teilgenommen haben. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat an der Schlacht von Badr teilgenommen. Und was lässt dich wissen? Vielleicht hat Allah einen Blick auf die Teilnehmer der Schlacht von Badr geworfen und gesagt, tut, was ihr wollt, ich habe euch bereits vergeben. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim und bei Tirmidhi und anderen überliefert worden. Und seinetwegen, wegen dieser Geschichte von Hatib radiallahu anhu, wurde die folgende Ayah aus dem Koran Al-Karim herabgesandt. Und zwar, O, die ihr glaubt, das ist die erste Ayah aus Surat Al-Mumtahina, Surah Nummer 60. O, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Wali. Übersetzt in dieser Übersetzung Schutzherren. Leute, die euch gegenseitig, die euch schützt, unterstützt. O, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Wali, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist, und den Gesandten euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Nehmt sie nicht zu Wali, wenn ihr wirklich ausgezogen seid zum Abmühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. Das ist, wie gesagt, eine Form von Mualah, die dieser Sahabi, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, begangen hat. Aber Allah azza wa jall hat ihm so viele gute Taten gut geschrieben durch seine Teilnahme an der Schlacht von Badr, dass diese Sünde nichts wiegt im Vergleich zu dieser guten Tat, die er begangen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Aber weist darauf hin, dass es eine schwere Sünde ist. Weist darauf hin, dass es eine schwere Sünde ist und eine Verletzung der Loyalität Allahs gegenüber, Allah gegenüber subhanahu wa ta'ala. Eine weitere Form von Mualah, von Loyalität, Loyalitätsverletzung, die aber nicht so schlimm ist wie die vorangegangene, ist es, solche Menschen, die sich Allah und seinen Gesandten widersetzen, zu ehren. Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, ist einer der Hadith-Gelehrten und Hadith-Überlieferer. Also genauso wie es Sahih al-Bukhari gibt, das Sahih-Werk von Imam Bukhari, und genauso wie es das Sunan-Werk von Abu Dawud gibt, gibt es auch ein Sunan-Werk von Imam al-Bayhaqi. Wie dem auch sei, er berichtet über Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, hinsichtlich eines seiner Schreiber. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hatte einen Sekretär, einen Schreiber, welcher ein Christ war. Es wird über ihn berichtet, dass Umar radiallahu anhu sich über seinen Brief wunderte. Also Abu Musa al-Ash'ari hat einen Brief schreiben lassen von seinem christlichen Sekretär an Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Und Umar wunderte sich darüber. Da sagte Umar, er ist ein Christ. Da sagte Abu Musa radiallahu anhu, daraufhin hat er mich gescholten und auf meinen Oberschenkel geschlagen und gesagt, schmeiß ihn raus. Und er las die Ayah, O, die ihr glaubt, macht mich, O, ihr glaubt, macht nicht meinen und euren Feind zu einem Wali. Mumtahina Nummer 1. Ebenso las Umar radiallahu anhu, macht nicht die Juden, die Christen zu Wali. Die einen sind des anderen Wali. Und wer sich von euch zu seinem Wali macht, so gehört er zu ihnen. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Wahrlich, Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. Surah Al-Ma'idah 51. Da sagte Abu Musa radiallahu anhu, bei Allah, er hat nur für mich geschrieben. Ich habe ihn nicht zu meinem Wali gemacht. Da sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, hast du unter den Muslimen niemanden gefunden, der schreiben kann? Lass sie nicht nahe an dich ran, wo Allah sie doch entfernt hat. Und vertraue ihnen nicht, wo Allah sie doch als treulos erklärt hat. Und ehre sie nicht, nachdem Allah sie erniedrigt hat. Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, sagte, Isnad ist Hasan. Und ebenso ein weiteres Beispiel für Verletzung der Vollkommenheit der Loyalität ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. Das heißt, sinngemäß übersetzt, du sollst nur einen gläubigen Menschen zum Freund nehmen. Und du sollst niemanden von deiner Nahrung essen lassen, außer einem gottesfürchtigen Menschen. Jetzt haben wir gelernt, was wir nicht machen sollen. Jetzt wollen wir aber auch wissen, was dieser Mualah oder dieser Wala nicht widerspricht. Der Loyalität Allahs, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, widerspricht nicht, dass man mit den Nicht-Muslimen Da'wah macht. Sie also zum Weg Allah subhanahu wa ta'ala einlädt und aufruft. Der Loyalität Allah gegenüber widerspricht nicht, dass man mit Nicht-Muslimen Frieden schließt. Der Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber widerspricht nicht, dass man ihnen gegenüber gütig ist. Das heißt, dass man Birr macht. Mit den Friedlichen von ihnen, besonders mit den Eltern. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Azim, dass wir den Eltern gegenüber gütig sein müssen. Und er hat subhanahu wa ta'ala keinen Unterschied gemacht, ob die Eltern Gläubige sind oder ob sie Ungläubige sind. Ob sie Muslime sind oder ob sie Kafir sind. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala ganz klar und deutlich im Koran, in Surat al-Mumtahina ebenfalls, die Ayah auf Arabisch beginnt, لا ينهاكم الله, auf Deutsch übersetzt, Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber widerspricht auch nicht die Güte den Eltern gegenüber, wie wir gesagt haben, die Ayah im Koran. Und wir haben dem Menschen seinen Eltern gegenüber anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen und seine Entwöhnung erfolgt innerhalb von 2 Jahren. Sei mir und deinen Eltern dankbar. Zu mir ist der Ausgang. Allah sagt weiterhin sinngemäß, wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesellst, wovon du kein Wissen hast, Schirk begehst, dann gehorche ihnen nicht. Doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um. Surat Luqman, Vers 14 und 15. Der Loyalität Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber widerspricht auch nicht, dass man mit ihnen Handel treibt. Oder dass man bei ihnen Schulden macht. Auch wenn man dadurch in eine gewisse Abhängigkeit gerät, aber auch das ist kein Widerspruch dem Wala Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, ist auch ein anderer Begriff wichtig zu definieren, zu verstehen, ist der sogenannte Begriff Isti'ana. Isti'ana auf Arabisch Talabul Aun bedeutet um Hilfe suchen, um Hilfe zu erbitten. Das Erbitten von Hilfe bedeutet nicht das gleiche wie Loyalität gegenüber jemandem zu haben. Also Isti'ana ist eine Sache und Loyalität ist eine andere Angelegenheit. Das, was der Loyalität haben wir bereits besprochen, aber das mit der Isti'ana, das um Hilfe suchen bei einem ungläubigen Menschen, hängt vom Nutzen und Schaden ab. Deswegen gibt es zwei verschiedene Überlieferungen mindestens, die wir sehr schön miteinander vereinbaren können. Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und möge Allah mit ihr zufrieden sein, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist nach Badr hinausgezogen und als er an einer bestimmten Stelle war, hieß Harrat al-Wabara, als er dort war, holte ihn ein Mann ein. Dieser Mann war bekannt für seine Tapferkeit. Da freuten sich die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als sie ihn sahen. Also sie haben gesagt, Gott sei Dank, jetzt geht die Verstärkung für uns. Daraufhin sagte er zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, ich bin zu dir gekommen, um dir zu folgen und einen Teil der Kriegsbeute abzubekommen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm, Tu'minu billahi wa rasulih, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Barakallahu fik. Daraufhin sagte er, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Also ich wiederhole nochmal, falls, ich weiß nicht, wie lange die Unterbrechung war. Der Mann, der, wie heißt es, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgelaufen ist, als der Prophet nach Badr auf, losgezogen war, dann sagte er, O Gesandter Allahs, ich bin zu dir gekommen, oder besser gesagt, er sagte, ich bin zu dir gekommen, um an der Schlacht teilzunehmen, und ich möchte aber auch einen Teil der Kriegsbeute haben. Und normalerweise könnte man sagen, wo ist das Problem? Er unterstützt uns im gemeinsamen Feind gegen die Qurayshiten. Alhamdulillah, ist doch eine sinnvolle Angelegenheit. Daraufhin fragte ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Er sagte, nein. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, farji' falan asta'ina bi mushrik. Kehre zurück, denn ich werde keine Hilfe bei einem Götzendiener ersuchen. Danach ist der Mann mit uns weitergelaufen, bis wir bei einem bestimmten Baum angekommen waren und so weiter und so fort. Da sagte er ihm zum Propheten das Gleiche noch einmal. Ich möchte mitkämpfen und einen Teil der Beute haben. Der Prophet sallallahu fragte ihn wieder, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Er sagte, nein. Er sagte, kehre zurück, denn ich werde keine Hilfe ersuchen bei einem Götzendiener. Danach, als sie bei Al-Bayda waren, das ist eine bestimmte Stelle, Berg, daraufhin sagte der Mann zum Propheten sallallahu alaihi zum dritten Mal, ich möchte mitkämpfen und einen Teil der Beute haben. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi, glaubst du an Allah und seinen Gesandten? Er sagte, ja. Daraufhin sagte der Gesandte sallallahu alaihi zu ihm, dann darfst du mitziehen. Und dieser Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Aber dieser Hadith bedeutet nicht, dass man niemals Hilfe ersuchen darf bei einem Nicht-Muslim. Warum? Denn dieser Hadith selbst schon erklärt sich. Er erklärt sich von selbst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gemerkt, als sie auf dem Weg nach Badr waren und der Mann dann dazu hinzugestoßen ist, haben die Leute sich gefreut über diese Person, weil sie eben tapfer war, weil sie als tapfere Person und als kämpferische Person bekannt war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn abgelehnt. Warum hat er ihn abgelehnt? Ganz einfach, weil eine der gefährlichsten Sachen ist es, wenn man sich verlässt auf jemanden anderes außer Allah azza wa jalla. Wenn man sich anfängt zu verlassen auf die eigene Stärke oder auf die eigene Anzahl, und erst recht, wenn man nachher siegreich war und dann schließt und sagt, ja, Alhamdulillah, bei uns war ja der tapfere Markus dabei. oder der starke kämpferische Jürgen war dabei. Und dann vergisst man Allah Azza wa Jal und seinen Gesandten und vergisst die Wohltat Allah Subhanahu wa Ta'ala, und das kann fatal sein. Und deswegen hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam diese Person abgelehnt. Und was auch ein Grund sein kann, er brauchte ihn nicht. Denn wir wissen, bei der Parteienschlacht hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Verbündete gehabt. Von den Juden selbst, die Banu Qurayza. Ja, und er hat sehr wohl mit ihnen zusammengekämpft und hat bei ihnen Hilfe gesucht, denn sie waren Verbündete. Und auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Situation war, die noch viel gefährlicher war, hat er, kann man sagen, sein Leben einem Götzendiener anvertraut. Und zwar ist uns in Sahih al-Bukhari überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er ausgewandert ist, hat er einen Lohnarbeiter engagiert, der ihnen den Weg weist. Und er war von den Banu Ad-Din. Und diese Person war eine Person, die die Wege kannte durch die Berge, weil er wollte einen anderen Weg nehmen als den normalen Weg, den man normalerweise nach Medina nimmt. Und diese Person, wie gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr, sie haben ihm zwei Reittiere gegeben, haben sie mit ihm einen Tag ausgemacht, nach zwei oder drei Tagen, dass sie sich treffen sollen bei der Höhle so und so. Und die Geschichte ist ja bekannt, als sie dann ausgewandert sind und sich in dem Berg Al-Thawr dann versteckt haben und wie gesagt, und von dort aus dann mit den Reittieren weiter gereist sind in Richtung Medina. Nach drei Nächten, wie gesagt, hatten sie das ausgemacht. Und diese Sache ist noch gefährlicher, weil diese Person war ein Götzendiener. Und er hätte ganz einfach seine Position missbrauchen können und den Propheten sallallahu alaihi wasallam verraten können. Und das hätte ihm sallallahu alaihi wasallam sein Leben gekostet. Es gibt noch andere Ayat im Koran al-Karim, die auf diese Beziehung hinweisen, diese Loyalität, die man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber hat und die Lossagung gegenüber den Götzendienern, den Gläubigen, dem Unglauben und den ungläubigen Menschen und was das konkret bedeutet. Und ich verweise darauf hin, ein paar Ayat, um ein bisschen Zeit zu sparen, da ich an dieser Stelle enden möchte, zum Beispiel in Surat Al-Imran, Vers 118, Surat 3, Vers 118, oder Surat Al-Ma'idah, Surah Nummer 5, Vers 57, oder auch Surat At-Tawbah, Surah Nummer 9, Vers 23 bis 24, oder auch die Geschichte von Ibrahim, Surat Al-Mumtahina, Surah Nummer 60, Vers Nummer 4. Und zusammengefasst können wir auch sagen, dass die Liebe zu Leuten, die bei Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht gut angesehen sind, deutet auf einen schwachen Iman hin. Ich sage dir, stell dir vor, eine Person ist bekannt für ihre Sünden, die sie begeht. Das gesunde, gläubige Herz verabscheut diese Person in dem Maße, wie sie Sünden begeht. Und vergiss nicht, dass es ein gläubiger Mensch ist. Du liebst den Glauben an ihm und du gibst ihm seine Rechte als Muslim, aber gleichzeitig verabscheust du die Sünden, die diese Person begeht. In dem Maße viel Sünden er natürlich hat. Allah gegenüber loyal zu sein, bedeutet Allah zu lieben und alles zu lieben, was Allah liebt. Und alles zu verabscheuen, was Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut. Jemand, der eine Person wirklich liebt, der wird alles machen, was diese Person gerne mag. Und das gilt in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala erst recht. Und deswegen, wir haben vorhin gesagt, zu lieben und zu unterstützen. Es kann nicht sein, dass man Allah und seinen Gesandten glaubt und gleichzeitig Dinge liebt und unterstützt, die gemeint ist die Liebe, wie gesagt, aufgrund ihres Unglaubens. Denn nicht, dass jemand nachher sagt, wie kann es sein, dass ich eine christliche Frau heiraten darf und ich soll sie nicht lieben dürfen. Du liebst sie aber nicht, weil sie eine christliche Frau ist, sondern du liebst sie aufgrund anderer Eigenschaften, die dich dazu gebracht haben, diese Frau zu heiraten. Aber wenn du sie lieben würdest aufgrund ihres Christentums, das wäre eine fatale Angelegenheit. Und was die Unterstützung angeht, geht es auch hier um die Unterstützung bei Dingen, die dem Iman widersprechen. Das heißt Unterstützung bei ihrem Kufr, Unterstützung bei ihrem Irrgang. Sowas widerspricht dem Iman vollkommen oder eben teilweise, je nachdem, wobei man sie unterstützt. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.